Die Delegation der Vereinigung der Parteien Russlands und der GUS-Staaten unter Leitung von Gazbek Daisaev, dem Leiter der Parlamentariergruppe für Russland, DVRK-Freundschaft, in der Staatsduma Russlands und Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation, besuchte am 30. März den Sonnenpalast Kumsusan und erwies den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.